Ach, scheiße. Entschuldigung, Das ist die Aufregung. Ja. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Und zwar mit dem Shownote-Meister Hansi. Hallo. Dem Mega-Mind oder so, dem einzigen Erwachsenen in dieser Reihe, Philipp. Hallo. Und mir, dem Aufnahmeleiter und jüngsten und bekanntesten wahrscheinlich auch, ja, genau. Podcast Nils Fischer. Oh, das, der Chat, es gibt einen Chat, ne? Was? Es gibt einen Chat? Ja, es gibt einen Chat. Und zwar ist das... ach, fuck, jetzt ist da auch noch der falsche Name drin. gut, also wir hatten heute als Thema... okay, super. Jetzt ist unser Star-Podcast schon mal beschäftigt. Ja. Ja, das wird, glaube ich, auch besser. Also gut. Also den Chat könnt ihr finden unter... wo steht denn das hier jetzt? Egal, ihr könnt auf die Webseite gehen, Möb, also M-O-E-P, M-O-E-P.org, und dann kann man auf IrkChat klicken und dann bekommt ihr ein Webinterface, wo ihr euch einloggen könnt. Also ihr braucht ja jetzt, ich kann euch nächstes Mal, wenn ich mich vorbereitet habe, da bestimmt auch die Daten, also so IrkDaten nennen, aber trotzdem, wie das war, das ist ja alles Lügen, dreiste Lügen sind das da. Wir verzögern uns nicht. Wir sind on air, meine Damen und Herren. Und hier, Corby, jetzt sag doch mal, wie offline. Wo muss ich die Seite reloaden? Nee, wir sind online. Gut. Also jetzt, ja, es tut mir leid. Jetzt, Corby, erzähl doch mal was vom Thema und ich suche nebenbei nochmal nach dem Irk. Uff, ja, also erstmal hallo alle neuen Hörer. Wir haben jetzt voll viel dazu gewonnen. Und wir sind ja so ein Ethik-Podcast und jetzt habe ich Blackout, weil ich so aufgeregt habe, vergessen, was das Thema ist. Nee, also wir reden heute über Smartphones aus Sklavenarbeit, in Anführungszeichen. Das heißt, ja, wissen ja eigentlich alle, dass Apple bei Foxconn produzieren lässt, in China zu Hungerlöhnen. Und ja, ob das denn eigentlich moralisch vertretbar ist, dass man solche Produkte kauft und unterstützt, wenn doch dafür andere Menschen leiden müssen. Und das wollten wir jetzt eigentlich diskutieren. Ich komme da gleich mal mit einem Gegenargument. Wenn das so ein ethisches Problem ist, dann dürfen wir gar keine elektronischen Geräte mehr kaufen, weil so ziemlich alles dort gebaut wird oder zusammen. Ja, klar. Nicht nur Apple. Ja, also von Sony bis alle namhaften Elektronikkonzerne lassen das dort produzieren. Ja, das ist leider so. Und dann dürfen wir wohl gar keine Elektronik verwenden. Ja, genau. Genau, also das ist jetzt nicht nur ein Problem, dass, wo man jetzt sagt, ja, wenn man sich ein iPhone kauft oder ein iPod oder irgendwas anderes von Apple, das Problem wäre, sondern generell. Ja, kein genau. Dann keine Spielkonsolen, kein, ja, nichts eigentlich. Ja, genau, da dürfte man halt darauf immer verzichten, wenn man es wollen würde, dass es alles fair zugeht. Naja, andererseits, schauen wir mal, wenn du das nicht machst, oder wenn, stellen wir uns mal vor, es würde niemand diese ganze Elektronik mehr kaufen, das ist ja ein utopischer Gedanke, aber nehmen wir mal an, dann würden die alle, die das jetzt zusammenbauen, keine Arbeit mehr haben. Naja, das ist schon klar. Es würde ihnen noch schlechter gehen. Andererseits, dadurch, dass du es kaufst, unterstützt du ja diese Art der Dings, der Wirtschaft. Diese Art. Funktionierte Weltwirtschaft, ja, das ist nun mal so. Ja, genau. Und wenn, angenommen, ihr jetzt wirklich alle darauf verzichten würden und das nicht mehr kaufen mit der Begründung, ja, wir unterstützen die Sklavenarbeit nicht, dann würden wahrscheinlich die Elektronikkonzerne auch auf den Ruf der Kunden reagieren und sich da anpassen. Da bin ich mir ganz sicher damit, weil sie wollen Sachen verkaufen. Und das geht dann, wenn alle Kunden sagen, nee, kaufen wir nicht, das ist Sklavenarbeit, das geht dann nur noch, indem sie die Sklavenarbeit eben abschaffen und den anständigen Löhne zahlen. Ich wäre ja auch bereit, 100 Euro mehr für mein iPhone zu bezahlen, wenn aber dafür das sind so ein... ganz viele nicht. Überleg mal, wie viele Leute sich kein iPhone kaufen, weil Android 10 Euro billiger ist. Ja, ja, klar. Das ist und genau deswegen, das Problem. Deswegen ist das schade mit den Sklaven, aber das wird erst dann nicht funktionieren. Ja, klar. Ja, wir müssen jetzt mal unterscheiden, das ist ja keine wirkliche Sklavenarbeit, weil sie bekommen ja was dafür. Also Sklaven bekommen ja gar nichts. Das stimmt. Naja, aber schau mal, Sklaven im alten Rom, die haben da bei der Familie gewohnt, haben zu essen gekriegt und die Leute bei Foxconn, die können sich teilweise nichts zu essen leisten. Also nicht wirklich. Doch. Doch, das glaube ich schon. ganz, wenn sie nicht zu essen schlimm. Hätten, würden sie sterben. Ja. Ja, klar, ja, das schon, aber die kommen gerade so über die Runden. Und es gab wirklich durchaus, ich habe das ja in Geschichte gelernt, ich bin ja noch in der Schule, ich lerne sowas. Und da war es dann im Altenrum wirklich schon Sache, dass die Sklaven eben bei der Herrenfamilie gewohnt haben. Und ja, manche eben schlechter, aber zum Beispiel die Lehrersklaven, die die Kinder unterrichtet haben, die waren dann nicht so schlecht dran. Die haben gute Kleidung bekommen, die haben gutes Essen bekommen. Und ja, sie hatten keinen eigenen Besitz und das war auch ein miserables Leben. Und man muss dann natürlich auch ihrer Sklaven und anderen Sklaven, die dann auf dem Feld arbeiten verrichten haben, denen ging es natürlich schlechter. Andererseits gab es durchaus früher schon Sklaven, denen es besser ging als den Arbeitern bei Foxconn heute. Das würde ich jetzt nicht sagen. Doch, das würde ich schon sagen. Die stürzen sich da vom Hochhaus, weil ihr Leben so schlecht ist, dass die lieber nicht mehr leben wollen, als dieses Leben zu. Das würde ich jetzt mal nicht unterschreiben, dass die sich umbringen, weil sie so schlechte Arbeitsbedingungen haben. Aber stell dir mal vor, du hast in einer Firma zigtausend Angestellte, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, oder was heißt höher zumindest, dass du irgendjemand hast, der irgendein emotionales, psychisches Problem hat und sich dann eben dann umbringt. Aber Selbstmord haben wir auch überall, ja. Selbstmord haben wir auf der ganzen Welt, ob reich oder arm. Ja, das überall, aber da ist es dann, gibt es dann doch Methoden, das zu sagen, dass es da durchaus mit der Arbeit zu tun hat. Haben könnte, aber nicht unbedingt muss. Naja, ich weiß nicht. Das würde ja auch einen Grund haben, dass die Foxconn von seinen Mitarbeitern Verträge unterzeichnen lassen, dass sie keinen Selbstmord begehen werden. Das ist wirklich so. Das ist krass. Ja, das ist schon richtig, aber trotzdem würde ich jetzt nicht ausschließlich die Arbeitsbedingungen die Schuld geben. Stell dir mal vor, viele in China lebenden Menschen oder vor allem Jüngere gehen ja dorthin arbeiten, um ihre ganze Familie zu ernähren. Stell dir mal vor, der würde sich viele verhungern. War der Philipp bei dir auch gerade weg? Ja, der war gerade weg, das wollte ich noch mal sagen. Ja. Der war weg, das ist schlecht. Ja. Ja, Skype ist halt scheiße. Ja, ja. Genau. Also ich habe gesagt, dass vor allem die Landbevölkerung, ja, also deren Menschen dann ja zu, oder einer der Familie dann zu Foxconn arbeitet, zum Beispiel jetzt arbeiten geht, um seine ganze Familie zu ernähren. Der ist dann zwar nicht zu Hause, aber seine ganzen restlichen Familien, wie seine Frau und seine Kinder und was sie, Eltern und so weiter, können von dem Lohn ja auch noch leben. Das darf man nicht vergessen. Wenn der sich dann umbringen würde, wären die ja alle ohne Essen und ohne Einkommen. Das ist ja, das so sozialen Netz wie bei uns, was die dann auffängt oder irgendwie, sondern das ist denen ja völlig egal. Nee, und genau deswegen darf man eben dieses nicht unterstützen, diese Wirtschaft, sondern man muss einfach hier auf die Barrikaden gehen, das boykottieren und den Technikern mal die Meinung geigen und sagen, dass sie gefälligst da anständige Arbeitsbedingungen machen sollen und man kauft die Produkte nicht mehr. Ja, aber das ist nicht realistisch, das wird nicht passieren. Und wenn das nicht macht, dann wird erst recht nicht passieren. Die Bekleidungsindustrie mit reinnehmen, die ist noch viel schlimmer. Ja, aber bei Bekleidung gibt es wenigstens Dinge, also Marken, die dieses Fairtrade-Siegel unterstützen und irgendwie, naja, nicht unbedingt vertreten, aber es gibt dieses Siegel Cotton Made in Africa, glaube ich, was auch für Fairtrade steht und so. Und ja, es gibt in vielen Teilen des alltäglichen Lebens gibt es diese Fairtrade-Siegel, zum Beispiel bei Schokolade, Kaffee, Reis, alles Mögliche. Nur bei der Technik gibt es nicht und ich habe mir heute Vormittag nochmal darüber recherchiert und bin darauf gekommen, dass das angeblich daran liegt, wenn nämlich eine Technikfirma ein Produkt rausbringen würde, was das Siegel trägt aus fairem Handel, würde das ja automatisch bedeuten, alle anderen Produkte sind nicht aus fairem Handel. Und damit würden sie ihre eigenen Produkte quasi runterdrücken. Und ja, es müsste halt mal einer anfangen, das zu etablieren, aber es fängt keiner an, weil keiner sich das leisten kann, zu etablieren, weil eben genau der Grund, denke jetzt mal, dass die Leute eben für 10 Euro billigeres Android kaufen und denen das zum größten Teil scheißegal ist, ob da Fairtrade draufsteht. Ansonsten wären diese Weltläden schon viel erfolgreicher, viel mehr im Mainstream angekommen. Ich werd schief angeschaut, wenn ich sage, ja, ich kaufe meine Schokolade grundsätzlich im Fairtrade-Laden. Das ist nicht so wenig, du bist nur ein Einzelner und so. Nee, das ist schlimm und ich weiß nicht. Das ist halt eine grundsätzliche Diskussion, ob man überhaupt irgendwas besser machen muss, weil man ist immer nur ein Einzelner und man ändert immer nichts, aber irgendwann muss halt auch anfangen. Das ist halt die Sache. Gebe ich dir recht, aber ich würde dann eher noch als Apple sogar als Vorreiter sehen, weil das sind ja absolute Premium-Hersteller, das heißt, die verlangen sowieso sehr viel Geld für ihre Produkte. Ja, und die könnten es ruhig noch reinbuttern, dass sie da ihren Hand haben. Weil, soweit ich weiß, haben die ja eh, wie diese ganzen Foxconn-Skandale da in den Medien waren, ja eh irgendwie was unternommen. Ich weiß jetzt zwar nicht. Sie haben darauf reagiert und haben gesagt, dass sie da was dagegen unternehmen, aber ich weiß nicht. Das war nach 2 Tagen wieder raus aus den Medien und damit ist das jedem wieder scheißegal. Ja, also daher. Das ist immer das Problem dieser westlichen Zivilisation, uns reichen quasi. So, ja, wir haben einfach zu wenig Gutmenschen. Zu eurer Verfügung. Wieder. Cool. Sind wir eigentlich schon Rundfunk? Den musste ich einfach mal bringen. Ja. Ich weiß nicht. Auch nach, nach 10 Minuten, wie angekündigt auch vorher. Ja. Ja, aber jetzt ja eben schon besprochen. Aber jetzt habe ich das Thema ruiniert. Ja, super. Nee, ich habe. Das war es nicht wert. Nils hat das Thema ruiniert. Ja, ich habe, weil ich mich ja hier einbringen musste. Ja, genau. Ah, ja, genau. Muss man wieder was sagen. Ich war so lange still, ne? Jetzt ist das Thema weg und die sachliche Diskussion genauso. Ja, ich komme ja. Es ist mit sachlicher Diskussion. Ja, ich verstehe jetzt nur die Insider, die schon länger zuhören und nicht diese ganzen Mainstreamer, die jetzt nur durch die Hörsuppe neu dazukommen. Ja, vor allem Streamer. Na, genau. Gut. Streamer, ja. Ja. Also, ich habe euch ja nur mit halbem Ohr leider zugehört und meine Sicht ist halt so ein bisschen ähnlich wie beim Corby halt. Es ist einfach auch scheiße, dass so viel mit irgendwie billig Lohnarbeiter verdienen wird. Andererseits, wenn du für ein iPhone sowieso schon 500 Euro zahlst, da kannst du eigentlich nicht mehr viel noch draufzahlen verlangen. Überleg mal, du kannst ja schon Autos, gebrauchte Autos für 2000 Euro kaufen und du kannst ja aber auch ein Mac Pro für 18.000 ja, kaufen. Ja, das ist natürlich so. Du kannst ja auch Premium-Armbanduhren für mehrere Millionen kaufen, mit Diamanten besetzt. Und dafür kriegst du mehrere 1000 Autos, würde ich jetzt fast sagen. Ja, nach oben gibt es keine Grenze. Na eben. Und das ist eigentlich nicht genau der Punkt, sondern ist, ja, die Sache ist einfach, dass dieses Argument einfach nur für mich zieht, weil ich hier Gutmensch in Person und ich würde locker die 100 Euro noch draufzahlen, wenn es dafür Fair Trade wäre. Aber alle anderen, ich sage, ja, die würden da auf die Barrikaden gehen und sagen, Apple-Steuer noch viel mehr geworden, scheiß Apple, das ist nur für die Hipster, die da wirklich meinen, sie müssten hier zeigen, wie viel Geld sie haben und noch viel schlimmer als das. Naja. Ist und war und ja, es müssten einfach alle sich mal darauf einigen, aber das werden sie nicht machen, weil die Aufgabe einer Firma primär ist, Profit zu erzeugen. Genau. Das du ist sagst das schlimm. Ganz genau. Ganz genau. Und wenn Apple das machen würde, wenn sie jetzt wirklich 100 Euro drauflegen würde, also auf den Preis drauf, dann haben sie noch mehr Probleme gegen Android oder gegen der gleichen Situation. Das können sie nicht tun. Es müsste einfach mal, so wie im Lebensmittelgeschäft, dieses, wie heißt das, Gepa? Nein. Keine Ahnung, irgendeine Marke auf den Damm treten, die einfach Technikprodukte macht, die müssen nicht mal gleichwertig sein, sondern die müssen einfach dieses Fair-Trade-Segel haben und mit dem Versprechen kommen, dass sie das machen, dann gäbe es nächstes Mal eine Alternative zu dem ganzen Dings, weil so müsste ich, wenn ich das nicht unterstützen will, ganz auf Technik verzichten, weil es einfach im Technikbereich keine Möglichkeit gibt, fair gehandelte Produkte sich zu erwerben. Und es müsste nicht mal eine von den. Also das ist unrealistisch, ich glaube, dass eine von den etablierten Firmen jetzt damit anfängt, sondern es müsste einfach irgendeine neue, junge Firma, die Gründe Welt, sich dadurch definiert, dass sie fair gehandelte Technik verkauft. Was soll die dann verkaufen? Ja, alles mögliche. Die können ihre Computer mit der Qualität von billigen Netbooks verkaufen, die dann aber fair gehandelt sind. Ich weiß nicht, ob ich das kaufen würde, aber ich würde auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Nee, das müsste halt so eine richtige Hipsterbude sein. Weißt du, so alles Bio und aber noch richtig schick und dann aber auch gute Hardware. Weil sonst setze ich das nicht durch. Wenn du da halt so immer noch so ein scheiß Plastin-Netbook hast, dann gibt das nichts, auch wenn es dann aus irgendwie Bio-Anbau ist. Ja, sagen wir mal einen Hersteller, der wirklich tolle Hardware baut, derzeit, außer Apple. Ja, eben außer Apple. Es gibt HP, Sony, die im High-End-Bereich machen schon gute Hardware, aber die scheiß Windows-Software macht es halt kaputt. Die blöde Windows-Software macht es halt dann kaputt. Aber genau, ich habe es nochmal rausgeguckt, heißt wirklich GEPA, die machen das ja für Lebensmittel. Alles Fair Trade und Bio und was du im Weltladen kriegst. Und ja, die verkaufen faire Schokolade und. Faire Schokolade ist gut. Ja, wirklich, das kostet halt 1,80. Aber ich kaufe halt dann auch sowas, weil ich bin ja, ich weiß nicht, ich mag sowas. Genau, und den Titel lasse ich mir auch nicht nehmen. Das ist halt, ich glaube, du kommst da aber nicht mit durch auch, weil es gibt doch genug Leute, die kaufen sich ein Smartphone und haben keinen Internetvertrag dazu, weißt du? Die interessiert es halt auch überhaupt nicht, dass sie da ein Smartphone haben. Und dann interessiert es ja auch nicht, ob das aus Bioanbau ist oder so. Ja, aber schau mal, wenn du jetzt, da gebe ich dir schon recht, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, es gäbe diese Firma, die wir jetzt gerade uns vorgestellt haben, die bauen jetzt ganz, was weiß ich, irgendwas. Ja. Und wie würden sie dann einfach jetzt zum Beispiel Apple vorziehen, nur weil sie Fairtrade oder sowas in der Art machen und nicht, weil Produkte toll sind? Ja, eben, die Produkte halt müssen trotzdem geil sein, das habe ich ja eben gemeint noch. Ja, aber wie soll das unter einem Hut gehen? Ja? Das, wenn die Produkte gut sind, dann kosten sie was in der Herstellung. Ja, klar. Das heißt, sie sind teuer. Ja. Ja. Und naja, wenn, dann müssten sie dann schon besser sein. Und dann wären sie aber wahrscheinlich noch teurer. Nee, ich glaube, es würde schon reichen, wenn du einfach so ein Apple-Ding hättest. Also ich, so was ähnliches wie halt ein MacBook Air, ein MacBook Pro, ähnlich cooles Design, vielleicht noch nicht mal unbedingt genau das gleiche, ähnlich gute Hardware. Ja, und aber nochmal 200 Euro teurer. Nicht das unbedingt, würde kein Mensch kaufen. Vielleicht auch ein ähnlicher Preis, dann halt eine kleinere Marge, aber dann eben auch so fair gehandelt und so. Die würden in kürzester Zeit bankrott gehen. Also das heißt nicht nur bankrott. Ja, genau, deswegen ist es. Andererseits müsste man ja eigentlich, das ist ja jetzt zum Beispiel auch nicht Apple schuld, sondern das ist viel eher Intel schuld. Intel und Samsung, ja, die, ich meine, Apple kauft von Intel und bla einfach nur Prozessoren ein. Die kaufen ihre Computerteile einfach nur ein. Und die sozusagen die Leute, die dann die Prozessoren, die Innenteile, die Hardware verbauen für den Computer, die lassen das ja billig produzieren nochmal. Und Apple lässt auch bei Foxconn produzieren alles andere, was nicht Intel ist. Natürlich. Ja, und, aber ich wollte nochmal was dazu sagen, dass der Nils immer meint, das müsste auch eine super Produktqualität haben. Ich würde mir auch ein HP Netbook kaufen, wenn da draufstehen würde, das ist fair gehandelt. Das würde ich dann, ich weiß nicht, ich würde trotzdem lieber Mac benutzen, aber ich würde mir auch ein HP Netbook kaufen, allein weil es fair gehandelt ist. Ich bin natürlich jetzt nicht repräsentativ für alle, aber diese Firma hätte auch Chancen, und zwar glaube ich sogar größere Chancen, wenn sie eher nicht so gute Qualität machen, weil das kann sie sich dann später entwickeln und mehrere Produktlinien machen. Aber primär müssten sie erstmal damit anfangen, einfach mal irgendeine Technik anzubieten, nur dass du Technik haben kannst überhaupt, die fair trade, also fair gehandelt ist. Nee, du kaufst dir aber keine Technik, die schlecht ist, wenn du gute haben kannst. Genau. Die Schokolade von der Gepa schmeckt auch nicht so gut wie die Milka oder Lindt-Schokolade. Trotzdem kaufe ich sie, weil sie fair gehandelt ist. Ja, aber du kaufst die, ich nicht. Du nicht. Meine Firma muss auf Profit und muss überleben. Und wenn das so sehr wenige kaufen, bringt das nichts. Das aber das gibt sehr viele. Ich muss einfach wieder auf meine Gepa zurückkommen. Das ist genau dasselbe Problem. Die ist extrem teuer und die ist nicht, die schmeckt nicht am besten die Schokolade, aber sie hat trotzdem ihre Kunden und trotzdem überlebt die seit Jahren und trotzdem steigert die ihren Gewinn sogar noch seit Jahren. Und weil einfach diese Idee doch langsam aber sicher in die Bevölkerung Einzug nimmt, dass es irgendwie auch, dass man sich nicht nur um die eigenen Probleme, sondern auch mal schauen muss, wie es den Arbeitern geht, die deinen Kaffee herstellen. Und dass du auch mal hier vielleicht auch nur einmal im Jahr oder überwiegend oder ab und zu mal einen fair gehandelten Kaffee kaufst und nicht den billigen Dreck vom Aldi. Bei Aldi gibt es auch Fairtrade-Produkte. Ja, dann halt auch die Fairtrade-Produkte vom Aldi. Aber nicht die. Zum Beispiel, ich kaufe immer Fairtrade-Bananen. Ja? Ich mag keine Bananen. Ja, das hat überhaupt nichts zum Thema jetzt zu tun, aber schön, dass wir das erfahren dürfen. Naja, bei Lebensmitteln bin ich ja auch deiner Meinung. Wenn ich mit Möglichkeit habe, kaufe ich auch Fairtrade-Produkte bei Lebensmitteln, ganz klar. Weil ich ja die Idee ja sehr gut finde. Ja, nur bei der Technik sehe ich das etwas schwieriger und komplizierter, weil eine Banane kostet vielleicht dann 20 Cent mehr, aber wenn du jetzt in Elektronik gehst, dann wird es nicht. Da wird es nämlich richtig teuer. So. Und ich finde halt, unser gesamtes westliches, dekadentes Leben baut halt auf unfair gehandelten Produkten drauf. Ja, eben. Das ist so ein Auto, das wird nicht fair gehandelt. Mein Schreibtisch wurde nicht fair gehandelt. Mein Tisch auch nicht. Bla, gar nichts. Ja, manche Produkte, also klar, inzwischen mit Globalisierung und so ist es schwierig, ein Auto zu finden, was fair gehandelt ist. Aber im Grunde ist ja alles, was in Deutschland oder in Europa gefertigt wird, eigentlich fair gehandelt, weil es einfach da unmöglich ist, Hungerlöhne zu zahlen. Rumänien ist, ich sage jetzt mal, westliches Europa, westliche Welt insgesamt. Wenn du jetzt irgendeinen Porsche, der zu 100% in Deutschland gecraftet ist, keine Ahnung, was das deutsche Wort ist, dann gebaut ist, hergestellt. Dann hergestellt, sehr schön, danke. dann kannst du da auch sicher keine Hungerlöhne kriegen, weil es in Deutschland einfach nicht möglich ist. Da, also klar, Mindestlohndebatte, es gibt auch in Deutschland Leute, die ums Überleben weniger kämpfen müssen. Verdienen als in aber das ist einfach ein extrem viel höheres Niveau schon als in China. Ja, und China heißt das, verdammt. Nein, das heißt China. China, ja. Ja. Ihr da unten. Ihr da unten. Aus dem Süden. In Wirklichkeit heißt es wahrscheinlich ganz anders. Wir können das noch nicht aussprechen, weil wir das nicht so gelernt haben von Geburt auf. Ja, also die Chinesen sprechen wahrscheinlich ganz anders aus. CH, aber egal. Aber wir sind ja keine Chinesen. Ja, genau, deswegen können wir das nur falsch aussprechen. Ja, ja. Genau. Chemie, ne? Ja, es das heißt auch Chemie. Ja. Sagst du Chemie? Ja, natürlich sage ich Chemie, weil Chemie heißt. Oh mein Gott. Das gibt's ja wohl nicht. Sagst du auch, ich? Also statt ich sagst du auch ich? Ich gehe. Nee, ich sage ich. Das ist ja kein SCH. Aber Chemie schreibt man auch mit CH. Ja, eben. Ja. Wir also kommen extrem Chemie. Vom Thema ab. Wir sollten wieder zurückgehen. Ja. Das ist ja schlimm hier. Ja, wie üblich. Gehen wir mal weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Nils, du hast uns wieder rausgebracht. Immer ist es der Nils, der uns rausbringt. Ja. Ja, wir waren mit den Löhnen. Also du meinst, dass alle Mindestlohn in Europa, das würde ich nicht unterstreichen. Vielleicht in Deutschland und in Frankreich und England und Österreich und so. Aber weiter wird schon gehen, nach Griechenland zum Beispiel, aus Spanien, Portugal, Rumänien, Bulgarien. Da gibt es nicht viel Geld. Nee. Ja, aber die leben trotzdem noch um einiges besser als die Chinesen. Also Chinesen, wenn es dir lieber ist. Ja. Das muss man mit einer Relation sehen. Das sind auch die Kämpfer. Die haben halt wesentlich höhere Lebenshaltungskosten da. Ja, haben sie auch. Aber dafür ist auch das Lebensniveau insgesamt auch höher. Die haben, so wirklich toll ist es da nicht. Das stimmt schon. Ja. Ja, also ich würde da jetzt nicht nur nach China gehen. Also das Problem haben wir bei uns in Nachbarländern genauso. Ja. Polen. Schon wieder weg. Komisch. Ja, naja, halt, wird schon hoffentlich nichts Wichtiges gesagt haben. Naja. So. Ich hoffe nur, dass es nicht... Doch, das ist wahrscheinlich auch im Stream drin. Was? Die Aussetzer. Ja, so ein Kack. Klar sind die drin. Drei gewonnen. Ist nicht so schlimm. Nein, hoffe zwei Drittel. Naja. Ja, aber ich glaube, man kann sich eigentlich darauf einigen, dass die Herstellung scheiße ist, aber man eigentlich nicht viel machen kann. So mal als... Wenn ich groß bin, dann gründe ich ein Startup. Ja, jetzt wird es interessant. Jetzt festhalten. Und wenn es auch nur einen Jahresumsatz von 10 Euro macht, also ja, das Gewinn von 10 Euro macht, Umsatz wird es dann doch mehr sein, wenn schon die Produkte mehr kosten. Aber... Das mache ich dann und dann werden wir ja sehen. Dann zeige ich es euch allen. So, jetzt muss etwas von Nils kommen. Ich warte schon drauf. Na? Komm also los. Ich werde deine Produkte nicht kaufen. Nee, das habe ich nicht gemeint. Ich dachte, du spielst wieder auf Corbys Größe an, weil er gesagt hat, wenn er groß ist. Oh, Nils. Gut, dass er es nicht gemacht hat. Ja, ich meine, ich kann dir das gerade nochmal den neu gekommenen Hörern näher bringen. Der Corby ist relativ klein. Der ist 16, aber kleiner als ich. Verdammt, ich musste ja damit anfangen. Ja, bedank dich bei dem Mit-Podcaster. Ja, ich habe es mir nur erwartet. Es kommt ja sonst immer. Also. Es muss quasi kommen. Das ist quasi ein Meme unserer Show. Ja, Running Gag. Unser internes Meme. Das ist ja nicht intern. Warum? Ja, weil es öffentlich ist. Show intern. So, wer bitzen so die Schlumpfbären? Verstehst du? Ach nee, du hörst ja kein Bitz und so. Nee, höre ich auch nicht mehr. Ja. Es ist ja auch jetzt egal. Genau. Ja. So, und zum Glück haben wir uns vor der Sendung in den letzten 5 Minuten davor noch... Was war das? Ja, mir ist das runtergefallen. Ich entschuldige mich. So, wir haben uns in den letzten 5 Minuten vor dem Anfang der Sendung noch schnell ein Backup-Thema einfallen lassen. Und da waren wir so schlau und haben Personenkult gewählt. Also so ist es gerechtfertigt, sich so um so einen Popstar aufzuregen? Naja, gerechtfertigt ist es prinzipiell in Ordnung, würde ich mal sagen. Ja. Das liegt in der Natur. Das muss ja nicht unbedingt Podcast sein, ja. Ja. Podcast. Ja, es können auch Podcasts sein, nicht nur Podcasts. Ja, genau. Na, aber Personenkulte gibt es schon seit Anbeginn der Menschheit im Unterschied. Ja. Aber die Frage ist jetzt, ist das verwerflich? Und ist wieso das, sollte es jetzt plötzlich verwerflich? Nee, es ist nicht verwerflich. Insgesamt. Ich finde es unglaublich nervig. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ja, aber ich finde es trotzdem nervig. Ja, es gibt Personenkulte über Steve Jobs zum Beispiel. Ja, genau. Die finde ich auch nervig. Warum? Ja, weil mich das so, weißt du, wenn dann 50.000 Leute auf Twitter eben schreiben, oh je, das ist ja voll schade, dass sie jetzt gegangen ist. Klar ist das schade, aber das muss man erstens nicht nochmal Twitter irgendwie mitteilen. Und warum zweitens, nicht? Ja, weil alle, die es schade finden, das schade finden und alle, die es nicht schade finden, das schade nicht schade finden. Ja, deswegen kann man es ja trotzdem in Twitter schreiben. Ja, nee. Mich stört wenn man halt aber so, weil, meint, dass er es verdient hat, dass er nochmal gewürdigt wird? Ja, weiß ich nicht. Aber ich finde halt gerade so, wenn irgendwie jemand stirbt, dann weiß ich nicht, ich finde, dann sollte man da auch nur was zu sagen haben, wenn man den auch kannte. Weißt du, dann wird halt so ein Nachruf geschrieben von irgendwem, der den halt nie kannte. Ja, das ist ja dann kein Personenkult, wenn man ihn gekannt hat. Ja, genau. Nein, aber, ja. Aber ich mag doch den Personenkult. Ja, du stehst ja auf den Map, ne? Mann, das wollte ich doch geheim halten. Nee, ich mag. Ja, der Corby betreibt einen Personenkult um den Martin Pittenauer, dem Entwickler von Carcassonne. Ja, naja, ich finde den halt toll und ich finde es gut, was er macht. Und ich finde, ja, ich weiß nicht, er ist halt mein Vorbild, mehr oder weniger. Und warum ist das dann, was ist dann Personenkult daran? Was ist, wenn ja, was ist daran schlimm, dass ich den gut finde? Ja, tendenziell gar nichts. Es gibt ja auch Leute, ich finde den Herrn D-Max sehr cool. Ich fand irgendwie, also ich belästige jetzt halt nicht Leute damit. Das ist so. Inwiefern belästigen? Ja, so die ganze, weißt du, so, du machst das jetzt auch nicht, aber so irgendwie so, so Justin Bieber-Mädchen halt. So, und sich das so, guck mal, kennst du Justin Bieber hier, voll cool und bla, bla, bla, bla. Und irgendwelche Leute auch damit nerven. Ja, aber dann kannst du, es ist ja nicht kein anderes nerven, als wenn ich sie mit was anderem nerve. Also, Entschuldigung, das ist ein blöder Satz. Aber ich kann sie auch ohne Personenkult mit was anderem nerven. Ja, was ist klar, dann daran? Aber dann sollte sie mich halt nicht noch mit Justin Bieber nerven. So, bitte. Ja, aber es ist ja eigentlich egal, ob ich dich jetzt mit Justin Bieber nerv oder mit Fußball. Keine Ahnung, Justin, ich das ganze ja gut, das ist Fußball jetzt egal, wobei würde. Das nervig ist. Ich stehe ja nicht auf Fußball. Aber weißt, es gibt halt einmal nur nervig und einmal noch nervig, weil der Typ, über den geredet wird, nervig ist. Ach so, also quasi der. Weißt du, wenn ich mit meinem besten Freund über Justin Bieber rede, dann ist das nicht halb so schlimm, wie wenn ich mit irgendeinem nervigen Mädchen, was ich sowieso schon nervig finde, über den nervigen Justin Bieber rede. Dann verstehst du das? Aber wenn du zum Beispiel mit mir, den du sowieso schon nervig findest, über den nicht nervigen Martin Pittenauer reden würdest? Ja, dann also, ich weiß nicht, okay. Ob du den nervig findest, aber. Ja, nee, aber ja, also. Ich finde es halt insgesamt ein bisschen nervig, mit Leuten über andere Leute zu reden und dabei nicht zu lästern. Aber das ist jetzt vielleicht auch eine Angewohnheit von mir. Das glaube ich auch. Wenn du über jemanden redest, dann lästerst du. Ja, das also über super. Andere. Ach so. Also mit Lob tue ich mich da immer schwer. Mhm. Das, also, ich weiß nicht, ich tue mich mit Lästern schwer. Weil ich den anderen nicht Unrecht tun will. Im Zweifel tut man anderen Unrecht, wenn man über sie lästert. Ja, stimmt. Auch, ja, und das macht halt Spaß. Andererseits ist es egal. Es macht auch Spaß, einen Personenkult zu betreiben und denjenigen in den Himmel zu loben, weil man dann ein gemeinsames Idol hat. Verstehst du, den man anhimmeln kann? Ich kann halt nicht so Idole. Ja, gut, schon, aber ich brauche halt dann, weißt du, ich brauche halt da nicht noch wen, mit dem ich selber dann zusammen rum Idole. Warum? Ist ja nichts verwehrt. Ja, weiß ich nicht, aber mich stört zum Teil halt so ein Personenkult. Vor allen Dingen, wenn der halt irgendwie in meinem Umkreis stattfindet und mich halt nervt und nach außen getragen wird. Weißt du, wenn du zu Hause im Bett liegst und denkst, oh, wie der wäre ich gerne mal. Da habe ich da nichts dagegen, ne? Mach ja, ich auch. Aber ja, so, wenn ich den gerne, mal gerne wäre, dann finde ich den auch gut. Und wenn ich den gut finde, dann muss ich auch darüber reden, dass ich ihn gut finde, weil das ist ja quasi mein Gefühl und meine Gefühle. Nee, du musst nicht, du kannst zum Ausdruck mal reden. Bringen. Ja, doch, aber das ist, ich will ja meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Das ist ein Urbedürfnis der Menschen, so ich das jetzt mal sagen darf. Ja. Und ja, und rede ich halt darüber, dass ich den toll finde. Und dann fühlen sich andere eventuell davon. Also Spaß ist irgendwie das falsche Wort, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt richtiger sagen sollen, würden, tun, machen. Jetzt habe ich den Satz verhauen. Ja. Egal, wir reden einfach über was anderes weiter. Nee, also, ja, über was denn? Keine ja, jetzt Ahnung. Haben wir keine Themen mehr, aber ich finde das sowieso dürftig. Ich, die letzten drei Folgen, habe ich sechs Themen mir ausgedacht. Nils zur selben Zeit null Themen ausgedacht. Der Philipp auch nicht. Und einmal hat noch der Hörer sich ein Thema ausgedacht. Und dann, seitdem ich sechs Themen, der Nils, der den Podcast eigentlich sich ausgedacht hat. Nee, das finde ich jetzt wirklich unfair. Weil ich mich hier um den Podcast in Arsch reiße und der Nils kümmert sich mal direkt drum, obwohl der eigentlich der Star-Podcast, dass der die ganzen Lorbeeren dann abkriegt. Das finde ich unfair. Wie kriege ich denn jetzt Lorbeeren ab, bitte? Ja, zum Beispiel bei der Hörsuppe. Da kommen wir auch drüber, ob das moralisch ist, dass der Nils da fünfmal als der zukünftige Podcaster geehrt wird, während ich und der Philipp nur immer als so eine Truppe abgetan werden, obwohl wir und der Nils sich immer nur Mühe macht, das Thema abzuwürgen und irgendeine unsachliche Diskussion aufzuziehen. Ist das moralisch? Ich war jetzt gar nicht so unsachlich. Seid live dabei, wenn ich mich mit meinen Mitpodcastern streite. Scheiße, guck mal, wir haben noch eine Dreiviertelstunde rumzukriegen. Tja. Was scheiße ist das? Ja, weil wir jetzt in den letzten Folgen, wo wir nicht das große Publikum hatten, unsere ganzen guten Themen verbraten haben. Auch. Und jetzt, wo wir mal live sind und promotet und so, da haben wir jetzt nur noch die ganzen schlechten Themen, die ich mir wieder mal in den letzten Tagen ausdenken haben müssen, weil der Nils, dessen Idee das Ganze war, überhaupt keinen Peil hat, was er da überhaupt machen will. Ja, am Ende bin es immer wieder ich schuld. Es ist mir. Ja, du bist am Ende immer schuld, auch, aber halt dann auch, wenn es gut ausgeht. Verstehst du? Dann bist du der die Lorbeeren kriegt. Wenn es schlecht ausgeht, dann solltest du bitte schon auch der sein, der dann. Ja, das stimmt. Also das kann ich auch akzeptieren. Das ging okay. Ich will auch die Lorbeeren haben. Ich habe mir das auch verdient. Liebe Hörsuppe, bitte schreib nochmal einen neuen Artikel, wo du mich mit Namen nennst. Dann bin ich zufrieden. So viel zum Thema Personenkult. Ja, genau. Ich habe nämlich auch mal recht auf Personenkult. Der Kobi findet mich auch schon demnächst. Personenkult, verdammt, Dingens. Ich will aber nicht Personen verkulten. Obwohl, doch, also mich könnt ihr gerne Personen verkulten. Aha. Ja, eben. Da ist es wieder in Ordnung. Ja, also ja, natürlich. Über mich, wenn ich zum Personenkult werde, ist gar kein Problem. Aha, da schau her. Wenn ich dann deine Mitmenschen mit dir nerven? Das ist kein Problem. Also über mich kann ich stundenlang reden. Ja, du bist ja auch so selbstverliebt. Ja, genau. Ja. Das wissen wir ja. Das ist aber auch nicht schwer, nicht verliebt zu sein. Genau, das ist es eben. Ja, wir sehen, der Podcast verliert in den letzten Minuten drastisch an Niveau. Was heißt die letzte Minute? Ich gehe jetzt mal auf Wikipedia und gucke da. Ich habe eine super Idee. So, de, wikipedia.org, Ethik. Oh je. Super. Ups, falsch geschrieben. Ja. Also die erste Frage war eigentlich ganz... Die philosophische Disziplin Ethik, die auch als Moralphilosophie bezeichnet wird, sucht nach Antworten auf die Fragen, wie in bestimmten Situationen gehandelt werden soll. Also, wie soll ich mich in dieser Situation verhalten? Beziehungsweise, was soll ich tun? So. Und jetzt muss ich da vielleicht mal eine Frage suchen. Wir haben ja einen Hörervorschlag. Ja, wo? Mein Freund Maxi Moll schreibt mir auf Skype, er redet über die richtige Religion und ob es okay ist zu sagen, das ist gut oder ob eine Diktatur in unserer weltlichen Welt möglich ist. Keine Ahnung, was der schreibt wie eine Sau, ne? Ja, ich glaube, der hat Legasthenie oder so. Ich glaube, der hat einfach keine Lust, mal richtig Deutsch zu schreiben. Nein, das ist eine ernstzunehmende Krankheit, der kann ja nichts dafür. Mein Bruder hat auch eine Legasthenie. Ja? Ja. Also, da weißt du ja. Ja. Okay, genau. Aber das sind ja schon mal zwei interessante Themen. Also was war die Frage? Ja, Religion. Was ist die Religion? Ich habe den Satz nicht ganz verstanden. Also Religion. Ja, Religion ist ein Fass ohne Boden. Das können wir 30 Stunden diskutieren. Ja, dann machen wir doch. Nee, pass auf. Er hat dir gefragt, was ist die richtige Religion? Das ist überhaupt nicht schwer. Das muss nämlich jeder für sich entscheiden. Es gibt keine richtige Nils, Religion. Wir brauchen ein Thema. Du sollst es jetzt nicht abwürgen. Ja, genau. Also. Ja, bitte. Ich kann jetzt mich auch hier verstellen und das Unwahrheiten kannst du nach erzählen. Stunde sagen. Aber Unwahrheiten erzählen überlasse ich lieber euch. Kannst du eine halbe Stunde als Fazit sagen, aber nicht jetzt. Wo wir jetzt noch Themen brauchen. Ja, ihr seid einfach mal gottverdammte, was weiß ich. Wenn das der Herrgott gehört hat, dann kommst du in die Hölle. Gut, also wollen wir jetzt über WLAN. Wir könnten... Die Frage, ob es eine bessere gibt oder welche die bessere ist oder keine Ahnung. Oder wie ist die Frage nochmal? redet über die richtige Religion... Richtige? Was ist die richtige Religion? Den weiteren Satz verstehe ich nicht. Ja, sag mal, gibt es eine bessere Religion als eine andere oder gibt es eine schlechtere Religion als eine andere? Möchten wir jetzt jemand, der irgendwie religiös ist, so wie du, oder? Ja, ich zum Beispiel. Ach, okay, welche Kult gehörst du an? Interessant. Ich gehöre dem römisch-katholischen bzw. christlichen Kult im Allgemeinen an. Ja, ich bin Atheist. Ja, ich auch. Ja, das habe ich auch nicht erwartet. An die Evolutionstheorie. Ja, ich glaube auch an die Evolutionstheorie zusätzlich. Oh, wie lässt sich das vereinbaren? Ihr habt wirklich geglaubt, dass ich mich der Evolutionstheorie verweigern würde? Nee. Ja, sowas habt ihr mir zugetraut? Das geht relativ einfach. Der Gott hat die liebe Welt geschaffen und dann ist die Evolution entstanden. Genau, der Gott hat so viele Voraussetzungen geschaffen, dass sich genau die Welt so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat. Er hat es quasi vorgeplant und die Naturgesetze und so alles genau so geschaffen, dass sich das so entwickelt, wie es gekommen ist. Und das ist quasi genau sein einziges... Weißt du, was ich ja gerne immer für religiösen Menschen für Fragen stelle? Warum gibt es Krieg, Krankheiten und warum sterben in Afrika Kinder? Ja, genau. Das sind genau die Fragen. Die fies sind, ne? Nee, ja. Das sind jeder religiöse Mensch ganz einfach mit dem freien Willen von Gott ab. Fertig. Mit dem lasse ich alles rechtfertigen. Das ist aber im Grunde eigentlich keine Erklärung. Das ist ja keine Erklärung, dass es ein freier Wille ist. Weil Naturkatastrophen, da kann niemand was dafür. Niemand. Das ist kein freier Wille. Das ist einfach nur, er kann nichts dafür. Und es gibt da bestimmt eine Antwort. Ich weiß, dass es darauf eine Antwort gibt, aber ich weiß die Antwort jetzt nicht. Und das ist jetzt auch nicht, weil ich irgendwie verbittert versuche, meine Religion zu verteidigen, sondern ich weiß wirklich, dass da irgendwelche komischen Konstrukte gibt. Ich weiß nicht, ob die irgendwie realistisch sind. Aber schon mal schön, dass du uns erzählst, dass du die Antwort nicht weißt. Das finde ich generell gut. Nee, aber ich... aber was vielleicht interessant ist, wie weit praktizierst du deinen Glauben? Gehst du in die Kirche? Genau. Yep. Okay. Jeden Sonntag. Obwohl ich die Kirche als Institution doof finde. Was sie mit ihrer Macht macht, finde ich einfach... Macht. Ja, nee. Ja, das liegt in der Natur des Menschen. Da. Ja, das Macht ist einfach, ist toll. Was der Papst redet, das ist einfach der größte Schwachsinn. Nee, wirklich. Ich mag den Papst nicht und ich mag die blöde Kirche nicht. Okay, aber du gehst trotzdem... Bitte lass meine Eltern nicht diesen Podcast hören. Die bringen mich um. Oh nee, bitte. Aber du gehst... Wie oft gehst du in die Kirche? Nahezu wöchentlich. Tatsächlich? Ja. Dann bist du ein guter Christ, ne? Wow. Ja, bin ich auch. Und du hältst dich auch an diese ganzen Gebräuche und Sitten und so weiter mit Fasten und hin und her. Also gut, du bist Vegetarier, dann brauchst du nicht mehr fasten. Ja, genau, dann brauche ich nicht mehr fasten. Ich versuche auch mal, meine Eltern über das Argument der Religion, zumindest in der Fastenzeit, zum Vegetarismus. Ach du mit deinem Vegetarismus. Ach, das ist... Über alle Ecken versucht er da einen reinzuziehen in der. Das ist eine Sekte, glaube ich. Das ist keine Sekte. Nee. Mir ist das ja nicht geheuer. Also warum du bist jetzt tatsächlich von dem Glauben so überzeugt. Also du sagst wirklich. Nee, ich bin überhaupt nicht überzeugt. Ich bin überhaupt nicht überzeugt. Und bitte, je länger ich rede, desto mehr wünsche ich mir, dass meine Eltern diesen Podcast niemals hören werden. Die arbeiten nämlich beide bei der Kirche. Und echt? Das ist ja doppelt interessant. Kannst du die bitte mal einladen? Auf gar keinen Fall, dann wüssten sie ja, dass ich hier einen Podcast mache und eventuell würden sie sich den dann anhören und dann will ich also wissen, hast du so ein schlechtes Verhältnis zu deinen Eltern? Wie ein schlechtes Verhältnis? Nein, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern im Prinzip, aber ich will nicht, dass sie sich meinen Podcast anhören. Warum? Die hören deine Stimme doch eh. Nee, die hören meine Stimme nicht. Hoffe ich zumindest. Also ich fände das sehr interessant, mal mit Leuten zu sprechen, die in der Kirche sind. Ja, hast du jetzt mit Corbin auch in der Kirche. Aber ich bin auch in der Kirche. Ich bin Mitglied der katholischen Kirche. Das heißt, ich bin theoretisch bin ich auch in der Kirche. Aber bitte, du hast mit Leuten, die da arbeiten. Mhm. Ja, was macht das für einen Unterschied, ob man dort arbeitet oder nicht? Ja, ich glaube, wenn man da arbeitet, ist man nochmal ein Stück überzeugter. Naja, aber lass mal rausfinden, wie weit Corby überzeugt ist. Das ist ja auch schon sehr interessant. Ja, nee, ich bin wenn Gott dir sagt, spring von der Klippe, würdest du von der Klippe springen? Nee. Ich schon. Nee. Also ich meine, dann gibt, wenn es erstmal Gott gibt, ich glaube, dann würde ich alles machen, was er sagt. Okay. Ich finde auch eine Religion nicht in Ordnung, die mir sagt, ich muss alle Andersgläubigen erschießen. Nee, das wäre für mich keine Religion. Das steht aber, glaube ich, so oder so ähnlich im Testament. Ja, und? Da steht es in den 10 Geboten. Ja. So, ja. Wie viel das ist das? Du sollst keine Götter haben neben mir. Ja. Ja? Ja gut, das heißt ja nur, dass du nur an den Gott glauben sollst. Das ist ja nicht schlimm. Das heißt ja nur, dass du... Das heißt aber nicht, dass ich Andersgläubige irgendwie umhauen müsste. Ja, eben genau. Ja, nee, das aber ich lege mir auch meine Religion so zurecht, dass, ja, das klingt jetzt zwar falsch und opportunistisch, aber es ist wirklich so. Nee, das Buch ist 2000 Jahre alt, da kann man so viel reininterpretieren. Nee, eigentlich ist es kein 1000 Jahre. Kann das in alle, ja, halt 1500 Jahre alt. So man kann das in all die Richtungen interpretieren, man kann das dazu interpretieren, Leuten Ablassbriefe zu verkaufen, man kann es darin zu interpretieren, dass man tolerant und menschenfreundlich sein kann, was ich erstens sowieso schon sehr viel wahrscheinlicher finde, wenn man sich das mal durchliest, also wenn ich das, soweit ich das jetzt kenne, was Gott von uns will, dann will der eigentlich Nächstenliebe und sowas. Und nicht, dass die Menschen sich gegenseitig bekriegen. Also das will der eigentlich nicht. Also der Gott, an den ich glaube. Und, okay. Und andererseits würde ich nicht an einen Gott glauben wollen, der das wollen würde. Das ist jetzt verständlich. Ist Toleranz nicht irgendwie im Widerspruch zur Religion? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, Toleranz ist ein Bestandteil von Religion. Zumindest von meiner Religion. Das wäre es, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden. Aber tatsächlich ist es ja nicht so. Weil, ja. Allein deswegen schon, weil du hast ja auf deinem Blog einen Eintrag über Diskriminierung geschrieben. Ja. Den fand ich auch sehr... Ja, das fand ich auch schön. Und das Verlinkte war ja schrecklich. Ja, und nee, da müssen wir nicht drüber reden. Nee, genau. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt, Nils! Nils wieder! Das gibt's nicht! Der muss nur einen Halbsatz sagen! Achso, Diskriminierung, genau. Naja, wie lasse ich das dann mit einer Religion vereinbaren, vor allem was Homosexualität betrifft? Ja, ja, Homosexualität, was ist schlimm an Homosexualität? Was soll daran schlimm sein? Ja, gar nichts ist schlimm, aber wenn du römisch-katholisch bist, hast du ein Problem damit. Warum? Oder solltest Warum? Du... Nee, deswegen hat man nicht nur, weil man diese Religion hat, hat man nicht zwangsläufig ein Problem damit. Das ist, glaube ich, so ein Relikt oder das ist so ein wie so ein Vorurteil einfach gegenüber der Kirche, weil ganz viele alte Leute damit natürlich ein Vorurteil haben. Ne? Ja. Steht so in der Bibel, bitte. Nee, wo, wann, warum? Nee, das kann ich dir jetzt nicht sagen, genau wo. Aber es gibt vor allem im Alten Testament genug Bereiche, wo das... Das Alte Testament wurde, was? Würde ich sagen, teilweise durch das Neue Testament verändert, abgewandelt. Auch wenn es nicht offiziell... Ich meine, das Alte Testament, muss man auch mal offen zugeben, ist auch einfach alt. Das Alte Testament ist einfach Mist, muss man einfach sagen. Das erzählt eine Geschichte. Das erzählt eine Geschichte, aber inhaltlich, moralisch ist es einfach nur Mist. Na eh, aber es ist Bestandteil der Bibel, bitte. Aber dann ist halt meine Religion, in meiner Religion ist es eben nicht Bestandteil meines Glaubens. Klar, doch, es ist schon Bestandteil meines Glaubens. Das heißt, aber die rassistischen Teile sind nicht... Ja, klar, ich pick mir die Musik raus. Das ist überhaupt gar nicht. Wollte ich gerade sagen, du pickst dir einfach die für dich passen, diese Dinge raus und die anderen machst du weg. Ja, so ist es. Das heißt, du baust dir sozusagen deine eigene Religion. Ja, genau. Auf Basis des Christentums und vor allem auf Basis dessen, was der für mich Sohn Gottes gesagt hat, sozusagen. Scheiße, klingt das jetzt falsch, aber egal. Jedenfalls Nee, das ist einfach, es geht im Neuen Testament, da geht es um Toleranz gegenüber Ausländern, um Toleranz gegenüber Frauen, was damals überhaupt keine Diskussion war. Ausländer sind unsere Erbfeinde und Frauen sowieso nicht gleichberechtigt. Das ist einfach, das lässt sich nicht viel wegdiskutieren, dass Frauen und Ausländer nicht schlecht dastehen. Und das finde ich keine schlechten Ideen. Und deswegen finde ich das auch in Ordnung, dass ich an sowas glauben darf. Du darfst glauben sowieso an was willst. Deswegen, ich würde gerne mal zur eigentlichen Frage zurückkommen. Was ist denn die richtige Diskussion? Religion. Es gibt keine richtige Religion. Das haben wir eben schon mal gesagt. Die richtige Religion ist die, die befiehlt, dass du gut zum Menschen sein sollst, dass du irgendwie dich um deine Umwelt kümmern sollst, dass du nett zu deinen anderen Mitmenschen sein sollst, habe ich schon gesagt. Und sowas, das ist die richtige Religion. Für diese Dinge brauchst du keine Religion, um diese Dinge einzuhalten. Naja, wobei ich das schon schwierig finde zu begründen, warum mir die Welt nach meinem Leben nicht scheißegal sein soll, wenn ich keine Religion habe. Warum soll die Welt scheißegal sein? Weil ich Kinder habe oder Kinder kenne. Angenommen, wenn du keine Kinder hast. Dann habe ich immer noch einen Bruder, der vielleicht Kinder hat oder Verwandte, die Kinder haben. Außerdem gibt es dann immer noch Kinder. Ja. Warum solltest du wegen Kindern die Welt... Weil die nach mir leben und mit der Welt klarkommen müssen, die ich hinterlassen habe. Ja, und warum? Was begründet dir, dass die das machen müssen? Und ja, weil die leben. Ja, aber schau mal, das ist doch eigentlich ein Gedanke durch Religion, dass du deinen Nächsten lieben sollst und also deine Kinder lieben sollst und dadurch dich darum kümmern sollst, dass die noch... Ja klar, aber dafür brauchst du ja keine Religion, das mache ich ja sowieso. Mache ich ja auch. Eben. Ja. Ich liebe ja auch meinen Bruder. Ja, auch wenn man es nicht unbedingt merkt. Genau. Wie ihr eben hören durftet. Also nicht ihr Mainstreamer, sondern meine Mit-Podcaster. Ich habe mich eben mit Jan nochmal kurz unterhalten. Das war irgendwie seltsam, das Gespräch mit deinem Bruder. Gespräch würde ich das gar nicht nennen. Das war schon... Ja, aber wir schreiben schon wieder vom Thema ab. Wir sind einfach noch keine Profi-Podcaster. Ja, das dauert noch. Ich glaube, ein Profi-Podcaster zeigt sich gerade darin, dass er konstant abschweift. Aber dass er kontrolliert abschweift und nicht bei jedem Spatzen sagt, oh, schau mal, da ist was anderes und nie wieder vom Thema weg. Ja, das machen wir auch nicht hier. Doch, das machen wir extrem. Na, aber eine richtige Religion gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Finde ich auch. Okay. Und Nächstenliebe passiert auf jeden Fall. Und wenn es nur der Nachbarsjunge ist. Ja, richtig. Aber dafür brauche ich keine... Den liebe ich dann vielleicht nicht so, wie ich jetzt meinen Bruder liebe. Aber ich denke wenigstens, ach, jetzt benimmst du dich halt mal und liegst nicht sturzbesoffen vor der Tür, sondern kotzt erst irgendwie in deinen Flur rein. Du liegst sturzbesoffen vor der Tür mit 14. Das war jetzt ein Beispiel. Außerdem, mit 14 ist es eh mal was anderes. Da denke ich jetzt nicht, ich muss die Welt gut hinterlassen. Doch, ich glaube, das denkt man erst so mit 40, 50, 60. Und ich denke das auch schon mit 6. Habe ich das auch schon gedacht. Echt? Ich nicht? Ja. Also ich hinterlasse ja noch nicht mal mein Zimmer ordentlich. Ja, das auch nicht, weil das niemand anderes als mich stört, wenn es unordentlich ist. Doch, aber bei mir schon. Die Mama stört es. Nein, bei mir nicht. Also inzwischen nicht mehr. Ich bin jetzt 16, ich darf das selber entscheiden, ob mein Zimmer ordentlich ist. Dann muss ich schneller 16 werden. Ja. Ja. Ja, also richtige Religion gibt es meiner Meinung nach nicht. Nee. Gibt es nicht. Meiner Meinung nach schon, aber das habe ich jetzt ausreichend erläutert. Naja, es gibt Religionen, die mit Toleranz besser... Ja, nee, Entschuldigung, das war ja gerade falsch. Es gibt nicht, dass andere Religionen weniger wert wären als das Christentum oder dass der Islam jetzt... Ja, und selbst als wenn du das sagen Christentum würdest, dann wüssten wir immer noch, dass du Christ wärst und dass wir deswegen dir jetzt in Aussagen bezüglich deiner Religion nicht so ganz vertrauen kann. Ich bin ja da nicht mehr ganz objektiv. Das ich bin muss ja auch man nicht so sagen. Du bist ja auch nicht objektiv, wenn es um Vegetarier geht. Doch, da bin ich objektiv. Aber das ist eine andere Diskussion. Nee, das ist eine andere Diskussion. Irgendwann anders, bitte. Hatten wir auch schon. War sehr unterhaltsam. Ja, nee, ob ich objektiv sein kann zu einem Thema, wo ich voreingenommen bin. Ja, nee, das gibt es also, ja nicht. Also, jetzt nochmal zu meiner Religion, ob eine Religion richtiger ist als die andere. Ich bin ins Christentum gegen, weil ich ins Klöster nur reingeboren bin. Ich übernehme aber nicht alle Gedanken, die der Papst mir sagt. Ich finde das Kondomverbot für Afrika absolut Schwachsinn. Ich finde es schwachsinnig, wenn man Schwule diskriminiert. Aber genau, wenn ich in den Islam reingeboren wäre, dann würde ich auch, Moslem sein, allerdings auch das blöd finden, wenn ich andere Leute über den Haufen schießen muss, nur weil sie eine andere Religion haben, dann würde ich mir das auch genauso zurechtlegen. Also im Endeffekt. So einfach ist es ja dann doch nicht. Würde dasselbe rauskommen wie jetzt, nur halt, dass ich anders beschriftet wäre sozusagen. Also so einfach ist es ja nicht, dass jeder so frei entscheiden kann. Du musst dir bedenken, dass die Religion Indoktrination ja als Mittel verwendet, um ihre Gläubigen bei sich zu behalten. Und also wenn jemand indoktriniert ist, dann wohl ich. Nee, du nicht. Ich nicht. Meine Was beiden Eltern in der katholischen Kirche. Wenn ich nicht indoktriniert bin. Das heißt ja indoktriniert. Das heißt, dass du da also sowas von beeinflusst bist von deiner Kindheit an sozusagen. Dass du eigentlich nur. Ja, ich glaube, das kommt auch. Erziehung beeinflusst auch sehr stark, wie man denkt. Ja, genau. Ich glaube, wärst du jetzt Islam, würdest du anders denken. Ja, davon gehe ich aus. Ich glaube, da handelt man tatsächlich mehr, wenn du Muslim bist, nach diesem Koran ist das, ne? Da handelst du mehr wörtlich nach dem Koran. Die Bibel ist schon sehr weit interpretiert, aber ich glaube, der Koran, der wird halt noch sehr oft wörtlich genommen. Und wenn nicht nur das, sondern die Religion spielt in deren Kulturkreis eine noch viel wichtigere Rolle wie bei uns. Mhm. Bei uns hat die Religion ja im Staat ja nichts mehr zu sagen, Gott sei Dank. Ja, aber das ist in diesen arabischen Ländern ja eben anders. Also ich finde, man sieht einfach extrem, also wirklich ziemlich extrem, dass der Islam ziemlich genau 700 Jahre jünger ist als das Christentum, weil schau mal, wo das Christentum vor genau 700 Jahren war, da war es genau da, wo jetzt der Islam ist. Der Staat war darüber definiert und das Ablassbriefe wurden verkauft, aufgrund der Religion wurden falsche Dinge, die Menschen wurden beeinflusst. Das ist ziemlich genau das, wo Islam jetzt zum Teil, muss ich betonen, jetzt ist. Mhm. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber wo du es sagst. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr fällt mir das eigentlich auf. Ich hoffe jetzt, ich bin jetzt nicht irgendwie, dass sich jemand darüber beschweren muss, was ich hier für einen Scheiß verbreite. Aber nee, also ich finde jetzt, einfach nur, wenn ich jetzt gerade mal so denke, könnte ich dir jetzt eigentlich auch zustimmen. Das ist nichts gegen den Islam, kann man weiter glauben. Aber die brauchen vielleicht auch einfach noch ein paar Jahre Zeit. Ja. Aber so rosig schaut es ja bei uns auch nicht aus. Also unsere Kirche versucht die Kinder ja auch schon zu indoktrinieren. Ja, und das ist vielleicht auch nicht schlecht, meiner Meinung. Doch, das ist schlecht. Natürlich, weil aber das ist tendenziell schon schlecht, weil du hast dann keine freie Wahl mehr. Genau. Andererseits, ja klar, ist es schlecht, wenn du keine freie Wahl hast, aber ich muss einfach wieder sagen, niemand ist so indoktriniert wie ich, will ich jetzt mal sagen, hier in meinem Umfeld. Ja, aber du bist ja jetzt auch nicht Atheist, ne? Nee, aber ich bin extrem emanzipiert von dem, was mir einst beigebracht wurde. Und ich habe doch meine freie Wahl irgendwie noch finden können, sage ich jetzt mal so. Okay, die Hardcore-Atheisten würden sagen, nee, du bist immer noch nicht aufgeklärt und du bist immer noch zum Teil dem Glauben verhaftet. Aber dennoch bin ich extrem weit von dem weg, was meine Eltern, die eigentlich mal mir beigebracht haben, sozusagen, würde ich jetzt mal einfach so. Ja, guck mal, ich bin nicht indoktriniert. Ja? Ja. Siehst du jetzt einen Unterschied zwischen mir und zu dir? Ja, ich bin ein guter Mensch und du bist einfach überhaupt nichts. So viel zum Thema Toleranz. Und ich würde ich würd auch nicht sagen, schau mal, wenn ich jetzt nicht so religiös erzogen wäre, dann wäre ich auch nicht in dem Maße ein guter Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwann müssen wir nochmal. Ich glaube, das liegt nicht nur an Religion. Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass du noch zwei Geschwister bist, wo ich nur eins habe. Nee, ich würde sagen, daran liegt das überhaupt nicht. Nee. Nee, überhaupt doch, nicht. Ich glaube schon, dass das auch was ausmacht. Na, nee. Aber ich glaube, warum Corby römisch-katholisch ist, liegt daran, dass seine Eltern ihn gekauft haben. Ja, ja. Das ja, ist ja auch, sag ich ja. Ja. Aber du hattest nie die freie Entscheidung. Doch, ich habe jetzt die freie Entscheidung. Die freie Entscheidung hättest du, wenn du jetzt 18 wärst, erwachsen bist und sonst sagst, okay, ich möchte jetzt römisch-katholisch werden. Aber es ist nicht möglich, ein Kind so zu erziehen, das ist vollkommen neutral. Entweder sie ist atheistisch. Oh, das stimmt, der Corbin. Es ist atheistisch voreingenommen, weil immer dein erstes Vorbild sind immer die Eltern. Und wenn die Atheisten sind, dann bist du atheistisch voreingenommen. Wobei, ich hatte eine Klassenkameradin, die hat sich mit 12 taufen lassen. Ja, siehst du. Ja. Aber trotzdem, die Eltern können dich nicht unbeeinflusst lassen. Das, was die Eltern glauben, oder du wirst immer als erstes deinen Eltern nacheifern. Und dann bist du schon mal irgendwo drin und dann hast du, ist es unmöglich, einfach überhaupt keine Werte zu vermitteln als Eltern. Trotzdem hättest du dann die freie Wahl deiner Religion. Du könntest ja auch zum Islam gehen wollen. Ja. Ne? Du hättest ja nicht unbedingt römisch-katholisch. Könnte ich jetzt auch noch wechseln. Ja, mach doch. Warum sollte ich? Ich Christentum ist keine schlechte Vorlage, also aufgrund des Neuen Testaments jetzt mal. Das bringt die gute so Werte. Christen. Alle, vor allem bei uns, in unseren Bereichen, werden ja alle Kinder, Babys ja mal getauft, weil wenn man nicht getauft wird, ist es ja ganz was Schlechtes, vor allem am ländlichen Bereich. Ja. Aber ich glaube, das ist in Bayern sehr ähnlich, also wir sind da mit Österreich sehr verknüpft miteinander. Ja, das heißt, du hast von Geburt auf schon gar keine Wahl. Ja. Du kannst gar nicht entscheiden und dann kommst du in die Schule. Keine Wahl haben. Dann geht es weiter in der Schule. Du hast in der Schule das Kruzifix an der Wand hängen, was ich total bescheuert finde. Erstens einmal. Zweitens. Du hast Religionsunterricht und wirst du schon wieder indoktriniert, schon in deiner Schulzeit. Nee, du kannst Ethik wählen. Also bei uns zumindest. Ja, genau. Aber erst kurz. Wie ich in die Schule gegangen bin, war das nicht möglich. Ja. Ich bin dann ausgetreten mit, glaube ich, 14 oder so. Da ist das die frühestmögliche Möglichkeit gewesen, auszutreten. Ach so. Und da bin ich schon aus der Kirche ausgetreten. Ja, ich denke mir, wozu soll ich einer Religion angehören, wenn ich nicht daran glaube, wenn ich das alles für einen Schwachsinn halte. Dieses Glaube an Gott und so weiter, höheres Wesen und das ganze Zeugs rundherum. Ja. Ah. Nee, ich finde es eine schwierige Diskussion. Ich will auch nicht, dass mir irgendjemand meinen Glauben wegnimmt, weil es einfach, ich weiß nicht, das ist zwar, ich weiß nicht, Holgi sagt immer, dass Religion meistens der Gesellschaft als Ganzes geschadet hat. Und das ist vielleicht auch so. Aber mir als Einzelner, mir tut das einfach extrem gut, weil mein Leben hätte einfach keinen Sinn, wenn es keine Religion gäbe. Was hat das für einen Sinn? Nee, nein, das klingt jetzt ziemlich fatal, aber was hat das für einen Sinn? Mein Sinn ist Spaß haben. Ich gucke, dass ich überall so viel Spaß wie möglich habe. Ich will doch, dass da irgendein tieferer Sinn ist. Ich will einfach einen Sinn haben und wenn... Aber ich will, dass da ein Sinn drin ist. Verstehst du? Eine Sinnesfrage kann nur die Religion dir geben oder beantworten. Gib mir eine andere Möglichkeit. Was hat mein Leben für einen Sinn? Ja, das kann ich, keine Ahnung. Wenn wir jetzt über den Sinn des Lebens reden, dann wird der Podcast sehr lange. Nein, ich finde einfach nur, die Religion ist eine gute Möglichkeit, einen Sinn in meinem Leben zu finden. Und ich finde es wichtig, dass ich einen Sinn in meinem Leben habe. Weil ansonsten hätte mein Leben einfach keinen Sinn. Und warum müsste ich denn überhaupt leben? Dann könnte ich gleich auf den ganzen Scheiß verzichten. Ja, gut. Ja. Also, wie gesagt, der Sinn in meinem Leben ist, bis jetzt viel Spaß zu haben. Nee, das kann einfach nicht alles sein. Doch, für mich schon. Das klingt jetzt sehr fundamentalistisch oder fatalistisch, aber ich will einfach, dass da mehr ist. Und ich will einfach, dass da mehr ist. Und wenn ich mir das erlügen muss, wie gesagt, dann muss ich es mal erlügen. Ich werde das nicht erfahren, solange es keinen eindeutigen Beweis gegen Gott gibt. Und den gibt es, soweit ich weiß. Ja, wirklich. Das stimmt, es gibt keinen Beweis gegen Gott. Da muss ich mal nochmal, ich weiß nicht. Aber es gibt doch keinen für Gott. Ja, klar gibt es nicht, aber im Zweifel würde ich lieber mich für den Glauben entscheiden, weil, wie gesagt, angenommen, Scheiße, jetzt habe ich vergessen. Angenommen, du glaubst jetzt dein Leben lang nicht an Gott und dann auch noch ein Leben nach dem Tod gibt und dass du dann in den Himmel kommen würdest, wenn du dran geglaubt hättest, dann hast du einfach mal dein ewiges Leben verschissen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn Gott wenn Gott mich rauswirft, nur weil ich nicht an ihn geglaubt habe, dann ist er ein fieser Sack. Ja, genau. Ja, klar, also das wenn ich so gelebt habe, wie, weißt du, wenn ich irgendwie nicht 1000 Leute erschossen habe, wenn ich zu anderen Leuten nett war, den Omas die Tür aufgehalten habe und sowas, dann finde ich, sollte es dem Gott auch egal sein, ob ich an ihn geglaubt habe, sondern konnte mich trotzdem einfach in den Himmel lassen. Weil ich ja nicht zu anderen war. Du kannst nicht, ja, das ist halt dann irgendwie die tiefere Abstraktionsfrage, ob der Himmel ein Ort ist, wo dann irgendwie die Schokolade auf Bäumen wächst, oder ob der Himmel einfach irgendwie ein abstrakter Zustand ist, wo du halt einfach dann irgendwie, verstehst du, du kannst nicht in einen Himmel kommen, an den du nicht glaubst, das geht einfach nicht. Du kannst sowieso nicht in den Himmel kommen. Ja, wenn du mich fragst, ist die Erfindung der Menschen, um mit dem Tod zurechtzukommen. Ja, genau, und diese Erfindung kann ich doch wohl nutzen, oder? Natürlich kannst du nutzen, wenn du von dem Tod Angst hast, kannst du dir... Ja, genau, deswegen finde ich es sinnvoll, Religion zu haben. Deswegen finde ich Religion sinnvoll, weil ich irgendwie eine Erklärung haben will. Red erst mal fertig. Ich will einfach nicht, dass nach meinem Tod alles vorbei ist. Das will ich einfach nicht. Und wenn es eine Erfindung ist, dann ist es im besten Fall halt noch ein Placebo sozusagen, verstehst du? Ja. Dass ich einfach, ja. Ja, aber wieso brauchst du das? Wieso brauchst du das Gefühl, dass du weiterleben kannst? Hast du so Angst? Weil ich das will. Ja, warum? Was hast du davon? Du sollst besser jetzt leben, wo du die Möglichkeit hast zu leben. Das mache ich ja auch. Das mache ich deswegen nicht weniger. Okay, ich mache es vielleicht ein bisschen weniger, weil ich keine Leute über den Haufen schieße. Darf ich mal gerade? Ja. Ich brauche halt nicht so, dass ich denke, jetzt bin ich tot, ich will aber nicht tot sein, sondern ich versuche halt, wie gesagt, so viel Spaß wie möglich zu haben, weil wenn ich dann tot bin oder im Sterben liege, dann kann ich mir denken, geil, du hattest so viel Spaß, jetzt kannst du auch sterben. Nee, für mich einfach die Vorstellung, dass ich dann, dass einfach nichts mehr dann ist. Ich kann mir nicht nichts vorstellen, das geht einfach nicht. Das kann ich auch nicht, ich kann mir auch nicht das Ende des Universums vorstellen, deswegen habe ich einfach gesagt, genau, dass es unendlich ist. Aber ich brauche irgendeine Erklärung, ansonsten würde ich einfach in meine Psychosen versinken. Echt? Wenn ich, ich glaube, du bist einfach zu schlau oder so. Ja, genau, ich denke einfach zu viel über den Scheiß nach, aber das ist einfach so, ich weiß nicht, das Internet-Meme, das du hast durch null geteilt, verstehst du? Je länger du drüber nachdenkst, da wirst du immer mehr reingesogen, da ist nichts, aber das kann ich mir nicht vorstellen, aber scheiße und Nee. Ah, dafür stellst du dir lieber das Paradies vor, wo die Schokolade auf Bäumen ist. Nee, ja, eben nicht Schokolade so. Schokolade auf Bäumen klingt gut. Ja, nee, aber nichts kann ich mir nicht vorstellen und was ich mir nicht vorstellen kann, das macht wirklich, das muss jedem Angst machen. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Ich finde es zwar blöd, dass Religion wieder nur über die Angst der Menschen ausnutzt, was eigentlich ja nichts Gutes ist, aber. Das ist der Ursprung der Religion. Das ist einfach ein Hilfsmittel, um die Angst zu mildern. Und am Ende, wenn ich jetzt religiös gelebt habe und an Gott geglaubt habe, dann war ich mein Leben lang, hatte ich keine Angst vor dem Tod. Und am Ende stellt sich heraus, dass vielleicht doch nichts ist, aber dann kann ich es nicht mehr merken. Verstehst du? Ja, weil dann ist einfach nichts mehr. Dann ist mir das auch scheißegal. Aber mein Leben lang war ich dann glücklicher, weil ich nicht diese Panik kriegen musste, dass ich in meinem Leben möglichst viel Erfüllung finden muss. Das heißt, du würdest ohne Angst sterben dann? Das glaube ich nicht. Ja, genau. Doch, das glaube ich schon eh. Das kommt jetzt darauf an, wie du stirbst. Ja. Das gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du im hohen Alter stirbst, dann vielleicht. Ja. Aber wenn du jetzt an irgendeiner Krankheit erkranken würdest, wo du jetzt nur mehr 5 Jahre zu leben hättest, wäre es was anderes, glaube ich. Ja, nee, ich bin halt einfach mein ganzes Leben lang einfach, habe ich einfach weniger Angst und weniger Furcht vor dem Tod. Und das ist einfach ein gutes. Ja, ich habe auch keine Angst zum Sterben. Und trotzdem glaube ich nicht an das. Ja, aber ich hätte Angst vor dem Nichts. Ich kann mir nichts einfach nicht vorstellen. Nicht sterben. Ja, ich will jetzt auch nicht sterben. Aber in so, weißt du, 70 Jahren würde ich auch schon mal sterben. Warum? Du hast dann nichts mehr. Das ist mich halt nicht mehr, aber das ist ein schönes Leben. Ich glaube, im Zustand, wenn du tot bist, ist das scheißegal, ob es da nichts oder was auch immer ist. Das ist ja. Gabi, ich glaube, du hängst ein bisschen zu viel am Leben. Zum Leben gehört auch der Tod. Ja, eben. Ja. Ich hänge halt auch am Leben. Ja, und? Ist das was Schlechtes? Nee. Nein. Also. Natürlich nicht. Ich kann einfach nicht dann weg sein. Das geht nicht. Also, klar geht das. Aber ich will mir das nicht vorstellen. Das wäre einfach ein Albtraum. Eine schlimme Vorstellung wäre das. Ja, alles weg ist. Alles. Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Alles, was ich liebe, alles, was ich nicht liebe, alles, das was ist dann nicht weg. Du bist weg. Ja, eben. Also es ist für mich weg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das will ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, da bist du auch noch zu jung dafür. Ja, wir kommen mit dem Thema nicht weiter. Ja, doch. Nur ein Satz noch, oder vielleicht auch noch mehr, mal schauen. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ja, genau, diese Diskussion, die wir da jetzt führen über den Tod und über die Angst, so, das ist ja eigentlich die ursprünglichste Idee von Religion. Also dort, schon bevor es die Christen gegeben hat, hat sie diese Religion immer etabliert aus dem Totenkult, nicht? Und der Angst vorm Sterben. Und was ist danach? Diese Frage hat den Menschen ja schon immer beschäftigt. Und aus dem Grund kann man sagen, oder einen der Gründe, oder zumindest der wichtigste, denke ich, ist die Religion entstanden. Und viele anderen. Und jede Religion ist das Kernthema der Tod. Mhm. Weil sich das die Menschen eben Angst davor haben und das ist das perfekte Mittel, um eine Religion zu erfinden. Ja, und drum finde ich halt die Religion am besten, die eben auch noch eben Nächstenleben und so zusätzlich dazu. Also Gott hat nicht die Menschen erschaffen, sondern der Mensch hat Gott erschaffen. So. Ja, das glaubst du, aber ich will einfach glauben, dass Gott nicht die Menschen erschaffen, aber dass Gott das Universum, also dass er quasi den Urknall verursacht hat, sozusagen. Ja, weißt du, weil was darauf kannst du nie eine wissenschaftliche Erklärung finden. Stimmt. Und weiter kannst du Gott nicht zurückdrängen und dass da überall, da wo überhaupt aber der Urknall könnte auch aus der Mandarine gekommen sein. Da passt. Könnte auch, aber das kannst du nicht beweisen. Das mit der Mandarine nämlich dreimal schöner als Gott. Nein, das finde ich dreimal so die hässlich. Vorstellung, dass da so eine Mandarine im Nichts schwebt und auf einmal so bam. Das findest du schöner als Gott. Ja. Nee. Finde ich schöner als so einen alten weißen Mann, der mit dem Finger schnippst und bam. Nee, schau mal, jetzt mal ernst. Es ist auch kein alter weißer Mann, der mit dem Finger schnippst. Nee, aber überall da, wo einfach nichts ist, was du dir nicht erklären kannst, weil nichts kannst du nicht vorstellen. Überall da kannst du halt dann Gott reindrücken, sozusagen. Ja, aber das ist trotzdem eine Erfindung der Menschen oder eine Ausrede. Das weißt du ja nicht. Du kannst Gott nicht widerlegen, du kannst es nicht beweisen, aber du kannst aber den auch die Mandarine nicht widerlegen. Ja, kann ich auch nicht. Na und? Aber ich glaube lieber an Gott als an die Mandarine. Du kannst gerne die Sekte finden, wo du an Mandarinen glaubst. Das ist keine Sekte. Das ist die Weltreligion. Ja. Nee. Ja, müssen wir nur ein gutes Konzept uns ausdenken, dann kann man alles zur Religion machen. Das bringt uns jetzt nicht weiter, glaube ich. Ja, nur wahrscheinlich nicht. Das ist eben das Problem. Bei Religion, deswegen habe ich ja gesagt, du kannst 30 Stunden darüber diskutieren. Ja, kann man auch. Und jetzt haben wir wenigstens unsere Sendezeit voll. Ja, ja, das stimmt, das war also hat die Religion ihren Zweck schon erfüllt. Mhm. Ja, das ist ja. Und das nächste Mal können wir über Diktaturen diskutieren. Da gehen auch 10 Stunden drauf. Okay. Dann haben wir schon ein Thema für nächstes Mal. Sollen wir jetzt Schluss machen? Nein, wir haben noch 8 Minuten Sendezeit. Oh, okay, Sendezeit. Ja, nee. Wie soll ich es denn sonst nennen? Irgendwie muss die Sendezeit ja voll werden. Mhm. Wir spielen ein Lied ein, würde ich sagen. Nein. Mhm. Ich mache hier keinen Rauschmeißer. Was sagt denn der Chat? Das kann ich gleich. Ich mache das gleich. Okay, ich spiele gleich irgendein schönes Lied von Kraftwerk ein. So, aber ich bitte. Oh, dann hast du ein Problem mit der GEMA, wenn du das machst. Ah, ja, stimmt, scheiße. Ja. Ja, dann suche ich mir mal. Also ich würde den Hörern, würden die Hörer bitten, uns Feedback zu geben. Boah, das wäre geil. Jetzt, wo wir mehr Hörer haben, erwarte ich auch mehr Feedback. Ja. Ne? Ja, der Korki ist nervig und ein scheiß religiöser Fanatiker und außerdem vollkommen utopisch und der nervt mich die ganze Zeit. Der soll auch mal die Fresse halten. Der Nils und der Philipp sollen noch weitermachen. Das hoffe ich mal nicht, dass das so kommt. Wir geben uns jetzt alle unser eigenes Feedback, würde ich sagen. Nee. Ja, okay. Wir müssen auch die Sendezeit jetzt nicht voll machen, gekünstelt. Wir haben jetzt gut und schön geredet, eine Stunde lang. Ja, und jetzt. Nils? Mhm. Ich muss mal gerade was runterladen, warte kurz. Der lädt wieder illegale. Nein, ich lade CC-Musik runter. Ach so, gleich. Ja, da geht's ja. Ja, nett bin ich. Und zwar ist das Chiptunes Are So Cool vom Tommys Album Fly von Jamendo. Kennst du das irgendwie oder spielst du jetzt eine blöde Scheißmusik ein? Na, ich habe das angehört. Das war eigentlich ganz cool. Corby, ich paste dir das, ne, für deine Shownotes. Okay. Hast du doch gemacht, oder? Ja, habe ich. Das freut mich. Schnell nachgeschrieben. Ah, du hast Sounds an. Ich habe keine Sounds an. Ja, der Corby. Nee, der andere. Ja. So. Der schon eher. Wer? Ich? Ja. Mhm. So, warte, ich sag Bescheid, wenn ich fertig bin. Ne? Ich muss es ja noch in iTunes bekommen. Ah, das ist jetzt schon in iTunes. Fuck, nee, ne, doch nicht richtig. Könnten wir vielleicht Medley einspielen? Ist das CC? Nee, wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht, das ist ja cool. Aber das finde ich so awesome. Funktioniert, glaube ich, ohne Video nicht wirklich. Kann mir gerade einer sagen, wie viel Zeit wir noch haben, bitte? 5 Minuten. Ja gut, dann müssen wir noch 2 rumkriegen. Ach, komm, Nils. Mach aus. Wir müssen jetzt die Sendung nicht dadurch ruinieren, dass doch, jetzt gekünstelt noch irgendwas. Genau deswegen. Na gut, dann ruinieren wir halt jetzt noch die Sendung. Ja, wir werden jetzt noch die sein Sendung muss. Ruinieren. Wir können jetzt die Post-Show schon mal an. Nein, wir fangen jetzt nicht die Show mal an. Aber wir können mal kurz das komplette Thema wechseln. Nochmal. Ich könnte dich mal zum Beispiel fragen, wie weit du bei Zelda bist und wie es dir gefällt bis jetzt. Ich habe jetzt die das Instrument habe ich jetzt, die Harfe. Und ja, ich weiß eine nicht. Eine Harfe? Ja. Nein, eine Lyra ist das, so eine tragbare Harfe halt. Ja. Mhm. Ja. Für unsere neuen Hörer, ja, wir reden halt über etwas anderes. Der Ding spielt Aqua Sword. Awesome Sword. Ja, also es gefällt mir weiterhin gut. Allerdings, ich weiß nicht. Heißt irgendwie der Verbannte oder so. Und den fand ich halt blöd. Und ich weiß nicht, den mochte ich halt nicht. Den fand ich doof. Der hat mir keinen Spaß gemacht, der hat mich nur genervt. Okay. Naja, ich weiß nicht. Also es ist ein gutes Spiel, kann man sehr gut spielen. Ich bin nicht mehr ganz so begeistert, wie nach Schluss Anfang. Machen, ne? Ja, okay, wir machen Schluss. Nee, wir haben noch 3 Minuten. Ja, eben, das Lied dauert aber 3 Minuten. Ja, okay, dann mach das Lied. Ja, gut, okay. Jetzt mach ich das Lied. Okay, tschüss. Ach nee, das funktioniert gar nicht, da muss ich den Broadcast stoppen. Mach. Ja, nächstes Mal. Also kein Mal. Lied. Nee, kein Lied. Kann der Philipp jetzt noch über Zelda erzählen. Ja, ihr könnt jetzt über Awkward Sword, also ja, genau. Skyward Sword. Ich will auch sagen, ja, die Grafik. Das neue Zelda. Ja, wie viele Stunden hast du gespielt? Boah, ich glaube mindestens 16, 17 Stunden. Wow. Okay. Noch ein Wort zur Grafik. Die Grafik ist doof, ja. Die ist nicht cool. Aber ich sag immer, die Grafik ist noch 1000-mal besser als bei Minecraft. Und Minecraft macht trotzdem einen Heidenspaß. Und das macht noch viel mehr Heidenspaß. Es wäre zwar noch viel awesomerer, wenn die Grafik auch geil wäre. Allerdings bin ich nicht so ein Grafik. Ist die Grafik nicht, bitte. Andererseits bin ich nicht so ein Grafikfetischist. Und mir ist die Grafik auch nicht so wichtig. Und eigentlich der Spielspaß, der ist ziemlich großartig. Kann ich jetzt mal sagen. Und ja, kann ich empfehlen. Also so schlimm ist die Grafik nicht. Ich denke mal, sie haben da wirklich das Maximum aus der Wii rausgeholt. Ja, sie haben vor allem auch die Effekte genutzt. Also zum Beispiel, dass sie den Hintergrund so pastellartig machen, dass sie eben nicht so viel rendern müssen. Ja. Und diese da sieht richtig aus, wo sie da eingespart haben. Und übrigens habe ich gesagt bekommen, wir können auch einfach aufhören, wenn ihr also keinen Bock mehr habt. Sag ich doch die ganze Zeit. Ja, dann hören wir jetzt auf, ne? Oh. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Du musst auch noch Tschüss sagen, Corby. Ich habe doch schon Tschüss gesagt. Nein, sag Tschüss. Tschüss.